Albertalov, Beuns, Mendiengel, Toten. Copyright, Notion, 44. Und die Funde, die Engel, Pausant. Und ich sah einen Stern, gefallen vor ihnen auf die Erde. Und im Bar des Schlüssel zu Brunnen der Abgrunds gegeben. Und er tat die Brunnen der Abgrunds auf. Und es ging auf einen Rauch aus den Brunnen, wie ein Rauch, eine große Ofen. Und es war verfinstert die Sonne und die Luft von der Rauch der Brunnen. Und aus der Rauch kamen Erschrecken zur Erde und ihnen war Macht gegeben, wie die Skorpione auf der Erde Macht haben. Whoever, the Bergen, Lord and the God, es wie Licht, und aus der Verlande was Zern taut, ihre reißige Wort in getürmten Glyphen auf, dass den See ist den Weiß mit blauen und grünen Flecken, und ihre Stein, ihre Feuer, und ihre Feuer brennt das Bord. Das erste alteste Bord, die Bord, das in flammende Kugel ring und die Lande und Wasser rollt. Ewigkeiten hinauf, Ewigkeiten rund, und es eben den Morgen über die Erde rettet, das ist sehr rauchend. Ovnet, wie eine goldene Fache. Es war das nicht, drin die letzte Sterne schlossen. Man sah sie fergen, wie Bliche, die lange Sorge, ja sie schäden. Und das nicht, man hält der Arm in Hauf. Es liegt, er ist voll Nebel. So fertig was war, ist von der Tafel gewiss. Man steht ihn nicht, es ist weder Nacht noch Tag. Es hat noch nicht gerufen, aber man hört die stille Ohren. Sie ist noch zu, bis am Vorhang, da hinter die Dinge er frie auf ihren Abschied warten. Und jetzt ruht die Nebel rinnen zu beißen, das Sende gestalten. Sie gleiten wie Engel, die ganzen Chore von Engel. Sie glitzern, sie bekommen das Weiße, das Blau, Flügel. Sie sind jetzt wie Tamelde, Schmetterlinge, und uns die blühende, blauende Luft, immer mehr Luft, und in der Luft grüne, braun, goldene Flecken, sie tonen, sie bekommen Randa, die Randa linnen. Die Linien vorher, die Wahrheit steht. Die Dinge haben ihre Abstieg begonnen, beginnen die Ebene, das eine am anderen an, und alle zusammen erschaffen die Welt, immer wieder, jeden Morgen. Albertalov, bei uns werden die Engel toten.